Der Stellenwert von Autorität offenbart sich außerdem bei der Verwendung akademischer Titel. Im eher progressiven Milieu der Universitäten, wo fast jeder Lehrende Doktor oder Professor ist, wird die Anrede mit Titel immer seltener. Außerhalb der Universitäten legen vor allem Konservative Wert auf Titel, was vielleicht erklärt, warum bei Doktorarbeiten vermehrt CDU- und CSU-Politiker plagiiert haben, wie etwa die ehemalige Bildungsministerin Annette Schavan oder der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Der Druck, auch akademisch einen hohen Rang zu bekleiden, ist unter Konservativen größer als unter Progressiven. In klassischen Berufen wie dem Bankwesen, in Großkanzleien, Konzernen und der Bürokratie ist Autorität durch etliche Hierarchieebenen geregelt, die notwendig sind, damit das Kollektiv entscheidungsfähig bleibt. Allerdings ist die Rangordnung oft so dicht geschichtet, dass sie von außen völlig intransparent ist. In der Unternehmensberatung gibt es neben dem Junior Consultant und Senior Consultant noch Manager, Senior Manager, Director und Partner. In anderen Einrichtungen hingegen bezeichnet Direktor die Spitzenposition. In einigen Konzernen ist der Vice President ein Frühstücksdirektor ohne Einfluss. In anderen berichtet er direkt an den Vorstandsvorsitzenden, der sich jetzt CEO nennt, Chief Executive Officer. Den Mitarbeitern steht dann mit jeder neuen Karrierestufe ein größeres Auto zu. Wobei alle peinlich genau darauf achten, dass der Hubraum kleiner als beim Wagen des unmittelbaren Vorgesetzten ist. Auch die PS-Zahl kann ein Autoritätsmerkmal sein.